mein Slip geklaut. Ein schwarzer Mann springt aus der Wand und schüttelt mir die linke Hand. Sprüht mir Tränen, Gas ins Ohr und liest mir aus dem Comic vor. That's the time on Sex and Crime. Thrones over youth, yeah. That's the time on Sex and Crime. Thrones over youth, yeah. Seh ich was auf der Straße rollt, ein Whisky-Fass in der U-Bahn spielt die BV-Band. Der Kontrolleur ist die Getty, die S-Bahn fährt auf Bonschiff-Kreis. Ein alter Mann wischt sich den Schweiß. Überhaupt ist alles sonnenklar, nichts mehr wie's früher war. That's the time on Sex and Crime. Thrones over youth, yeah. That's the time on Sex and Crime. Thrones over youth,